Hallo, ich wollte jetzt erstmal schon erklären, was wir jetzt hier machen. Also wir warten noch auf Roswitha. Mein Name ist Holger und ich bin Teil der Lesegruppe in Hamburg. Ich komme aus Hamburg, aber ich wohne in Berlin. Und wir sind halt darauf gekommen, wir hatten die Idee, eine Fragestunde zu machen, und dann haben wir in so einem Art Brainstorming halt einen bunten Mix von Fragen hier zusammengestellt, die wir jetzt auch teilweise hier schon behandelt haben, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch trotzdem eine gute Idee, das nochmal zu wiederholen. Man kann ja Fragen auch 3 oder 5 Mal stellen. Und das Ganze ist natürlich ein Anlass, also natürlich für uns in der Gruppe in Berlin nochmal einfach so ein paar Sachen, die uns einfach so im Kopf rumschwirren, zu klären. Aber soll natürlich auch ein Anlass für euch sein, vielleicht Fragen zu stellen oder Kommentare zu geben. Und wir warten jetzt noch auf Roswitha, und dann werden also meine 4 Protagonisten dann diese Fragen beantworten. Die 4 Leute hier sind jetzt nicht darauf vorbereitet, direkt, welche Fragen das sind, und entscheiden das dann spontan, wie die zu beantworten sind. Nein, ich wollte nur sagen, die Fragen, die ihr uns da gegeben habt, die sind zum Teil sehr speziell. Hier gibt es im Raum zu einigen Fragen mit Sicherheit Leute, die besser beantworten können als irgendjemand hier in der Redaktion. Also das, insofern diese Trennung, ne, die würde ich nicht so starr sehen. Also wenn du eine Frage stellst und da findet sich jemand Kompetentes im Plenum, dann sollte er oder sie sich melden. Ja. Wir werden dieses Mikro immer rumgehen, weil wir doch vorhin festgestellt haben, dass manche Fragen nicht so ganz verständlich waren, wenn die so nach vorne gestellt waren. Ja, also wie gesagt, wir warten jetzt hier noch auf Roswitha. Oder sollen wir anfangen? Ich weiß nicht, sollen wir warten? Oder? Ah, Roswitha. Alles klar. Auf dich hatten wir noch gewartet. Nee, ich hatte extra ein bisschen die Sonne runter. Ah, ist okay. Wo möchtest du da sitzen? Das ist eine Frage. Ja, also die erste Frage, das hat jetzt nicht wirklich einen systematischen Charakter. Ich habe hier so 10 Fragen. Die erste Frage, die ich hier einfach so stehen habe, ist: Was ist eigentlich wert? Ist eine große Frage, aber vielleicht etwas spezifischer: Geht der Begriff Wert in der Wertabspaltungskritik über das Marx'sche Begriffsverständnis hinaus? Wer möchte dazu was sagen? Na, kannst du was dazu sagen? Ja. Oh, ich rede lieber so. Es ist besser mit dem Mikrofon. Da fühle ich mich immer so blöd. Naja, es ist natürlich schon so, dass das über diesen Marx'schen Wertbegriff hinausgeht, weil dieser Marx'sche Wertbegriff, der zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass bestimmte Sachen da, bestimmte Tätigkeiten unberücksichtigt sind. Und es ist auch nicht von ungefähr so, weil das so in der ganzen Diskursgeschichte und auch Theoriegeschichte in der Moderne und darüber hinaus noch halt so war, dass eben so dieses Weibliche abgespalten worden ist und eben als das Besondere gesetzt worden ist, im Gegensatz zu diesem männlichen Allgemeinen. Und von daher ist es natürlich schon so, wenn man das jetzt nicht nur mit einbezieht, sondern auf die gleiche Abstraktionshöhe setzt, dass dann natürlich da auch eine neue Qualität entsteht mit etlichen Implikationen, also auch sozusagen erkenntnistheoretisch. Und also lass es jetzt einfach mal so. Ja, also was das Erkenntnistheoretische angeht, da ist es natürlich vor allem dieser Rückbezug auf Hegel. Für Hegel wäre sozusagen ein in sich geschlossenes System von Totalität, wo es aus dem Allgemeinsten, bei ihm der Weltgeist, nicht, weil wir würden eben sagen der Wert, alles ableitbar ist. Und die besondere Qualität der Abspaltungstheorie ist eben gerade, dass dieser Ableitungszusammenhang negiert wird. Das ist also sozusagen, der Wert bestimmt ist immer auch schon durch sein Anderes, das, was er nicht ist. Und nicht einfach sozusagen linear die ganze Welt abgeleitet werden kann aus dem Wert, sträubt sich sowieso sozusagen die ganze sinnliche Welt, geht da drin nicht auf und dann speziell eben auch. Ich wollte jetzt nur noch einen zweiten Aspekt kurz ansprechen, und zwar den der Frank heute angedeutet hat bei den Baustellen, nämlich die Staatstheorie. Also das, was bei Marx ausgeführt ist, wo ich denke auch, wo wir voll im Unterschied etwa zur neuen Marx-Lektüre auch die marxische Begrifflichkeit weiterhin aufrechterhalten, die Wertsubstanz, die den wahren Charakter des Geldes und die ganze Krisentheorie, die damit zusammenhängt. Aber was eben, das ist ja oft beklagt worden, bei Marx nicht ausgeführt ist, das ist eine entsprechende Staatstheorie. Da gibt es eben die Frühschriften zur Hegelschen Rechtsphilosophie, da gibt es im dritten Band des Kapitals einiges zum Staatskredit, aber der Begriff des Staates selber fehlt da sozusagen. Das sollte ja ein eigenes Buch werden, vierter oder fünfter Band, nicht? Und so weit ist es eben nicht gekommen. Und ich denke, da muss man auch sehen, dass der Wert auch eine sozusagen politische Dimension hat, dass dieser Begriff des transzendentalen allgemeinen Willens, das ist eben nicht nur diese sozusagen ökonomische Form im unmittelbaren Sinne, also die Wertabstraktion, das, was dann als automatisches Subjekt oder als Maschine, gesellschaftliche Maschine, Verwertungsmaschine oder wie immer man das bestimmen will, sondern darin eingeschlossen auf dieser Abstraktionsebene, dieser begrifflichen, des Allgemeinen, des abstrakt Allgemeinen, ist eben auch die andere Seite dieses transzendentalen allgemeinen Willens, nämlich der Staat, die Politik, die politische Form. Und das wäre eben noch zu entwickeln. Da fehlt es, weil in der marxistischen Staatstheorie ist das eben auch wieder genau wie die Wertbegrifflichkeit reduziert worden auf den sozialen Klassengegensatz. Okay, ja. Und das reicht nicht. Ne? Also insoweit wäre sozusagen die Werttheorie auch zu einer Staatstheorie zu erweitern. Und das sind so die Aspekte. Ne? Also ja, also ich wollte noch einmal was zur Wertabspaltung sagen. So geht es nämlich oft. Irgendwie es geht um die Wertabspaltung und dann irgendwie sind wir gleich bei was anderem. Also das habe ich schon oft erlebt. Will ich dir jetzt nicht unterstellen, Bobby, weil ich meine, das lag dir offensichtlich noch auf der Seele von heute, von vorhin. Also ich wollte jetzt auf jeden Fall noch was sagen zu der Wertabspaltung, was mir wichtig erscheint. Denn der Einwand, den habe ich nämlich mittlerweile schon öfter gehört, und zwar das so gesagt, dass ich sofort die Alternative gestellt werde. Ja, also kann die Abspaltung auch ohne den Wert dargestellt werden. Also wo dann eben so dieses Vorgängige dann eben so abgefragt wird und das auf so diese formal-logische Ebene gebracht wird. Und da sehe ich jetzt irgendwie schon ein ziemlich großes Problem, weil ich nämlich glaube, dass es auf der Darstellungsebene, in der Tat so ist, dass der Wert zunächst gesetzt werden muss, um dann diese Abspaltung sozusagen darstellen zu können. Aber inhaltlich und auch sozusagen von der dialektischen Methode her geht es gar nicht. Weil was nämlich so ein formal logischer Einwand dann vergisst, das ist im Grunde genommen das, dass es so, was das Prinzip der Dialektik angeht, gar nicht irgendwo so dieses Ursprüngliche gibt. Und gerade also so als diese ganzen postmodernen, poststrukturalistischen Theorien sozusagen noch mehr en vogue waren, also so in den 90ern, da war es auch so, da hat man ganz genau gewusst, dass das Subjekt sozusagen sein anderes braucht, um überhaupt Subjekt sein zu können. Also, und dass du nicht sagen kannst, erst war das Subjekt und dann irgendwie drückt sich da irgendwie ein anderes raus oder sowas und das Subjekt ist dann das Erste, sondern das Subjekt entsteht erst, indem es dieses andere setzt. Und es kann ohne dieses andere, dieses Abgespaltene, kann es gar nicht Subjekt sein. Und insofern gehört es unabdingbar zusammen. Und man kann das also nicht so formal logisch dann, diese Fragestellung ist dann einfach verkehrt. Ja, gibt es dazu Fragen oder Kommentare noch vielleicht? Nicht. Okay. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten über. Das ist eine Frage jetzt rein auf der ökonomischen Ebene. Man liest manchmal in der Presse, also in der bürgerlichen Presse, Dinge wie, dass sich der Kapitalismus ja auch neue Felder des Profits erschließen kann. Und dass der Kapitalismus eben sehr, sehr anpassungsfähig ist und sich auch immer wieder erneuern kann. Da jetzt eine Frage, die bei uns einfach so im Kopf rumspukte. Ist der Kapitalismus dazu fähig, sich neue Quellen des Profits zu erschließen? Zum Beispiel durch die Schaffung neuer Bedürfnisse? Und einer damit verbundenen Erweiterung der Märkte und Arbeitsformen? Oder könnte diese Gesellschaft vielleicht aus anderen Gründen zeitlos fortexistieren? Die kapitalistische Gesellschaft. Also zur ersten Frage, natürlich ist der Kapitalismus dazu fähig, sich neue Quellen des Profits zu erschließen. Das tut er ja ständig. Er schafft auch ständig neue Bedürfnisse und neue Märkte. Die Frage ist aber jetzt für die Fortexistenz des Kapitalismus, in welchem Maße das passiert und wie sich das darstellt im Vergleich zur Einsparung von Arbeitsplätzen und in der Produktion aufgrund der Produktivitätserhöhung. Und da scheint es uns doch ziemlich eindeutig zu sein, dass das sozusagen der Kapitalismus dem, was er da selber sich wegfrisst an Arbeit, also durch diese Erweiterung, die immer noch möglich ist, nicht nachkommen kann. Zumal, also wichtig wäre ja sozusagen für die Fortexistenz des Kapitalismus eine Erweiterung, die wesentlich auch Arbeit einsaugt. Und das ist das Problem, nicht? Also neue Bedürfnisse, die man durch Automaten oder Maschinen also befriedigen kann, bringen nichts, ne? So, also das ist ja weit und breit nicht zu sehen. Die zweite Frage, ob die Gesellschaft vielleicht aus anderen Gründen zeitlos fortexistieren kann. Ich meine, da muss man dann nochmal grundsätzlich sagen, dass der Kapitalismus auf der Produktion von Mehrwert beruht und also oder anders gesagt auf der Ausbeutung von Arbeit. Und wenn er die Arbeit abschafft durch Rationalisierung, dann untergräbt er seine eigene Grundlage. Also insofern, ich wüsste nicht, an was für andere Gründe ihr da gedacht habt, dass den zeitlos fortexistieren kann. Laut. Hat man einfach gedacht, zum Beispiel die neue Energieumwandlung und einen neuen Industriesektor, der zu entstehen scheint mit der erneuerbaren Energiegewinnung, das Ölauslaufmodell, die ganze Automobilflotte müsste ausgetauscht werden, ne? wie so ein Kriegsfall aufgeführt, wo man dann eine ganze Technologie austauschen müssen könnte. Also das ist doch eine Überlegung, die man sich mal machen müsste, die da, wenn man solche neue Verwertungsthematik anwenden. Also das wäre ja von, jetzt Insbesondere den Klimaschutz haben wir gern gesagt, die Deutschen sollten da investieren, aber es schafft neue Arbeitsplätze. Nur global gesehen ist das natürlich nicht so. Also das Argument lautet immer, wenn Deutschland da investiert, dann gibt es deutsche Arbeitsplätze. Das mag sein, aber das nützt dem globalen Kapitalismus überhaupt nichts. Die fehlen dann halt woanders. Also ist doch eigentlich zu sehen, dass durch die erneuerbaren Energien, wenn die Kohlekraftwerke ersetzen, da kommen auch keine zusätzlichen Arbeitsplätze zustande, jedenfalls nicht auf Dauer. Also vielleicht bei der Umstellung, aber das ist eine kurze Phase. Das nutzt der Fortexistenz des. Ja, es sei denn, du hast die Vorstellung, die Energie würde durch menschliche Arbeit erzeugt. Und das ist aber nicht so. Also. Ja, aber grundsätzlich, die Ersetzung eines Kohlekraftwerks durch Windkraft schafft ja nicht mehr neue Arbeitsplätze, als wenn man das alte Kohlekraftwerk durch ein neues ersetzt. Ja? Also das einzige Argument, was immer kommt, ist, dass wenn Deutschland für die gesamte Welt Windräder produziert, dass es in Deutschland Arbeitsplätze schafft. Das ist ja richtig. Nur auf der globalen Ebene sind das dann woanders weniger. Ne? Das ist ja auch klar. Vielleicht noch was dazu. Ich meine, was da dauernd verwechselt wird. Was da dauernd verwechselt wird, das ist die stoffliche Ebene und die Wertebene, nicht? Also, es kann ja sein, dass es neue Produktionssektoren gibt, dass da irgendwas produziert wird, dass neue Bedürfnisse geweckt werden. Was weiß ich, dass wir in Zukunft mit den Schweinen im Weltall telefonieren können von überall her und dass neue Kommunikationsgeräte erfunden werden und ähnliches. Nur neue Bedürfnisse und neue stoffliche inhaltliche Sektoren, darauf kommt es dem Kapitalismus ja überhaupt nicht an. Es ist ihm ja scheißegal, was für Bedürfnisse und was für er selber zum Beispiel produziert und was das stofflich inhaltlich ist, ist ihm absolut scheißegal. Es geht nur um den Mehrwert, den berühmten. Aber der Mehrwert setzt ja die Wertgegenständlichkeit all dieser Dinge voraus. Und da ist alles, das Gerät, mit dem man mit Schweinen im Weltall telefonieren kann, bis hin zu dem zum simpelsten Gegenstand, Bedürfnisgegenstand, da für Kapitalismus ist das einzig und allein eine bestimmte Repräsentanzmasse vergangener, abstrakter menschlicher Energie, Arbeit. Ne? Und nur darauf kommt es an. Und das Argument wäre jetzt eben, der kann so viele neue Sektoren hervorbringen, wie er will. Es kommt nicht genügend, das was Klaus Peter gerade gesagt hat, nicht genügend zusätzliche Arbeitsmasse, wie das in der Vergangenheit immer war, zum Beispiel bei der Automobilproduktion. Ne? Das werde ich dann morgen noch genauer machen, also am Beispiel auch der Mikroelektronik, der neuen Kommunikationsmittel. Da tritt eben alles Neue schon immer arbeitsärmer ins Leben. Ja, und es gibt so ein reziprokes Verhältnis. Je höher der Einsatz von Maschinen wird, von toten Vorauskosten, die das dann fürs Kapital sind, desto höher wird auch der Einsatz fossiler Energie, ja, nicht menschlicher Energie. Und im selben Maße fällt zusehends der Einsatz menschlicher Energie, abstrakter Arbeit. Das ist ja ein reziprokes Verhältnis. Und das macht eben dann die Krise aus. Ich meine, es gibt natürlich Leute, ich habe jetzt kürzlich so einen kleinen Aufsatz gelesen, da schreibt einer, ja, da habt ihr mit allem Recht und der Kapitalismus verliert jetzt seine Substanz, aber das macht ihm überhaupt nichts aus. Er kann auch substanzlos weiter existieren. Was dann übrig bleibt, ist das juristische Privateigentum und auch darüber kann er sich reproduzieren. Und dann sind wir wieder beim ganzen alten Arbeit. Da können sich alle Linken jetzt zusammenschließen. Der Kapitalismus, die ganze Streit um die Werttheorie ist gegenstandslos. Der Kapitalismus hat sich schon entsubstanzialisiert. digitalisiert und existiert da munter weiter. Und das ist dann so, der Untertitel von dem Aufsatz hieß, eine Theorie der Unwirklichkeit. Er ist zwar unwirklich geworden, aber er ist halt immer noch da. Ne? Also ich denke, man kann Ausflüchte finden und man kann diesen historischen Prozesscharakter dieses an eine innere Schranke stoßen. Das kann man mit rabulistischen Argumenten hin und her drehen und kann man nur nach dem Motiv fragen, natürlich, dass man so weitermachen kann wie bisher, ne? Auch als Linker. Okay. Kommentare, Fragen noch dazu? Ja? Mhm. Okay. Also ich gebe Ihnen ja recht, dass mir das sozusagen durch den Fall der Mehrwertrate sozusagen, dass man an diese innere Schranke stößt und dass sozusagen auch die der Einsatz an fossilen Energien immer steigt. Aber es ist natürlich auch so, finde ich, dass Kapitalismus ist ja auch immer eine Konstitution eines Herrschaftsverhältnisses. Das ist es ja nun mal. Also sozusagen, es gibt sozusagen Leute, die massiv was davon haben. Und dann gibt es ein paar Krummläger, also oder eben Arbeiter und so weiter. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass sozusagen in einer Form, also wie die auch immer geartet sein mag, sozusagen, ob das nun eine Zuteilungswirtschaft ist oder eine absolute Repression, dass das noch sehr lange weitergehen kann. Also so sozusagen, das wird sich dann nie, weil sozusagen die innere Schranke erreicht ist, mit einem großen Knall auflösen oder so. Also sozusagen, ich gebe ja zu, dass es nie so schön laufen wird wie im Postfordismus. So Marke, wir erschließen neue Märkte und expandieren munter weiter. Und dann können alle davon gut leben und damit hat sich's. Sondern aber ich kann mir so, ich will mal so sagen, so Mad Max-mäßige Zustände vorstellen, wo also sozusagen da ist es dann sehr unschön drin zu leben. Also so, da stellt sich natürlich dann auch die Frage, bei aller Wertkritik, was macht man da? Also sozusagen, wie positioniert man sich? Also die objektive Schranke ist ja das eine. Es hat von uns kein Mensch behauptet, dass diese objektive Schranke in einem Automatismus zu einer besseren Gesellschaft oder zur Emanzipation führt. Natürlich kann es sein, obwohl es objektiv wegbricht, dass diese Subjektform trotzdem mit aller Gewalt verteidigt werden. Also dass man sucht, Geldsubjekte ohne Geld und Arbeitssubjekte ohne Arbeit aufrechtzuerhalten, zu erhalten, was dann sehr unschöne Erscheinungen vor sich bringt. Genau aus diesem Grund sind wir auch nicht so objektivistisch, dass wir sagen, wenn wir irgendwie so die objektive innere Schranke des Wertes erklärt haben, haben wir alles erklärt, sondern gerade deswegen spielt ja auch bei uns Subjektkritik eine relativ große Rolle. Und das Problem, dass diese Subjektform versucht wird, aufrechtzuerhalten, obwohl die Grundlagen wegbrechen, und dass das dann eben zu diesen Erscheinungen führt, die du durchaus geschildert hast. Das ist aber eine Sachfrage, die liegt jenseits der Akkumulationsdynamik, über die wir uns gerade unterhalten haben. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Eine Sache, die bei uns da auch dann in den Köpfen rumspukt, ist natürlich auch die Frage, wie kann denn überhaupt so eine Gesellschaft aussehen, eine nachkapitalistische Gesellschaft? Wir können uns das natürlich nicht vorstellen, also jedenfalls nicht in der Berlin-Gruppe, oder jedenfalls ich nicht. Und dann taucht immer wieder die Frage auf, muss es nicht da auch so irgendwie so etwas wie Wertbestimmung geben in der nachkapitalistischen Gesellschaft? Also, oder wie soll das sonst organisiert sein, die nachkapitalistische Gesellschaft? Und dann die andere Frage, die damit wohl auch zusammenhängt, was muss sich auch in der Psyche der Menschen ändern, also in den Dingen, die unbewusst verankert sind? Ja. Also es ist natürlich ein bisschen ein Unding. Das kommt immer wieder, dieses Problem. Ne? Sozusagen, ihr vertretet hier was, aber wir wollen nicht die Katze im Sack kaufen. Macht den Sack mal auf, schauen wir mal, was drin ist. Ja. Und wenn uns das gefällt, dann könnten wir das schon in Erwägung ziehen. Ne? Und das Dumme ist nur, wir reden hier nicht von einem Sack, den wir aufmachen, den wir anbieten, wo wir was anbieten da drin, sondern wir reden von Vergesellschaftung, von dieser negativen Vergesellschaftung, in die auch alle anderen, alle Adressaten oder Rezipienten oder Kritiker selber mit drin sind, ne? Und auch von den Krisenproblemen und so weiter erfasst werden. Also ich denke, man müsste sogar so formulieren, was die Theorie kann, ist die bestehende negative Art von Vergesellschaftung zu erklären, Begriffe dafür zu entwickeln, sie in ihrer negativen Objektivität, das macht ja auch gerade diesen Anspruch eben, wie ich heute versucht habe zu zeigen, der Theorie aus, der objektiven Wahrheitsbestimmung, indem er das erkennt, diesen Zusammenhang. Aber was man nicht in der gleichen Weise theoretisch einfach herleiten kann, das ist die Kritik und Überwindung. Weil sonst wäre es nämlich gar keine. Ja? Wenn ich die Kritik genauso objektiv und die Resultate der Kritik genauso objektiv bestimmen könnte wie den Kapitalismus, dann hätten wir dieses Kontinuum einer negativen Objektivität überhaupt niemals in Frage gestellt. Ja? Also das ist schon mal ein Grundproblem bei der ganzen Sache. Und das andere ist natürlich, man kann gewisse Kriterien entwickeln aus der Negativität heraus, aus der Kritik heraus. Dass eben, und da ist ein ganz wesentliches Moment, was von dieser sogenannten Wertbestimmung auf jeden Fall wegfallen muss. Das ist erstens selber schon objektiv bedingt, wenn der Kapitalismus diese Arbeitssubstanz so minimiert, dass er selber nicht weiter existieren kann, dann wird natürlich eine Planung in Kategorien abstrakter Arbeit, wie es im Realsozialismus war, wird auch gegenstandslos. Ja? Wir wollen ja nicht zurück und sagen, so jetzt wollen wir endlich wieder anständige abstrakte Arbeit haben, also gehen wir jetzt zurück zur Dampfmaschine, nicht? Wo man wieder viele abstrakt menschliche Energie braucht. Und ein zweites Kriterium wäre zum Beispiel, dass eben verschiedene Bereiche der menschlichen gesellschaftlichen Reproduktion nicht unter einen abstrakten Hut gebracht werden kann. Das macht ja der Wert. Nicht? Für die Wertform sind alle Dinge dieser Welt nur Erscheinungsformen ihrer selbst, indem sie eben umgewandelt werden durch abstrakte Arbeit. Und man kann zum Beispiel nicht tote Gegenstände, Metalle und lebende Wesen gleichsetzen, kann man nicht gleich behandeln. Das sagt ja die ganze Ökologie, die ganzen Leute, die sich damit beschäftigen, sagen das ja. Ne? Man kann nicht tote Materie und lebende Materie einfach in einsetzen. Und erst recht kann man nicht menschliche Beziehungen, vieles, was jetzt unter abstrakter Arbeit läuft, sind ja auch menschliche Beziehungen, die sogenannten Humandienstleistungen in vieler Hinsicht, Pflege, Kinderbetreuung und so weiter. Man kann eben zum Beispiel nicht kleine Kinder betriebswirtschaftlich betreuen, wie meinetwegen Autoteile hergestellt werden. Ne? Also da gibt's eine ganze Menge von Gesichtspunkten. Nur ist es dann eine praktische Aufgabe für eine tatsächlich konkret historische Umwälzungsbewegung, was wir nicht im Einzelnen theoretisch präjudizieren können. Das geht nicht. Ne? Sonst wäre es nicht die Überwindung. Ne? Wenn wir das aus der Objektivität ableiten könnten, ja dann bräuchte man die ganze Kritik ja gar nicht. Also ich denke, dass so sollte man vielleicht ein bisschen diese immer wiederkehrenden Fragestellungen ein bisschen auch abwehren, weil es darauf so keine Antwort gibt, keine positive. Ergänzen muss man noch, dass natürlich wir auch davon ausgehen, dass es keinen immanenten Widerspruch gibt, der irgendwie nur verlängertbar wäre oder gegen was anderes auszuspielen wäre, sondern diese immanenten Widersprüche Systemwidersprüche sind. Dadurch unterscheiden wir uns halt auch von traditionalistischen Positionen, die sozusagen quasi zum Beispiel in der Arbeiterklasse noch ein Subjekt hatten, das sozusagen die Alternative schon in sich trägt, ne, das dann nur noch weiter befreit werden muss und weiterentwickelt werden muss. Und diese Denkfigur ist halt in unserer Theorieanlage schlichtweg nicht mehr vorgesehen. Sehen, ne? Das muss man halt aussehen. Und deshalb können wir auch nicht sagen, ja, da ist es ist der Ansatzpunkt, den müssen wir weiterentwickeln, sondern wir können nur sagen, es gibt kritische Reibungspunkte. Also wir können es einfach als negativ formulieren. Dort gibt es Brüche, die muss man vertiefen, aber es geht nicht darum, dass es irgendwie sozusagen was Positives gibt, was nur noch verlängert werden oder von einer bloß äußeren Hülle befreit werden müsste. Also wie zum Beispiel manche dieser neuen Software-Theoretiker sagen, es gibt nur eine juristische Form, die muss man abziehen und dann haben wir irgendwie eine wunderschöne digitale Welt, in der dann sämtliche Bedürfnisse befriedigt werden können. Also sowas Immanentes, was nur noch irgendwie in einer äußeren Form eine äußere Form hat, die abgestreift werden muss, sowas gibt es halt bei uns nicht. Ne? Aber ich wollte das Mikrofon vorhin nicht wegnehmen, sondern du musst irgendwie ein bisschen das weiter weghalten, ansonsten wummert es so. Und du musst ein bisschen näher ranhalten. Ich muss es nicht. Na, ich wollte halt nur noch ergänzend dazu sagen, also ich denke auch so die Fragestellung, die kriegt man ja ziemlich oft zu hören. Also so, wie geht es so mit der Transformation und so. Und also wenn ich jetzt da, also es wird ja dann oft so ein Rezept im Grunde genommen schon verlangt oder so ein Plan. Und also ich würde es schon also zurückweisen, irgendwie auch schon allein aus dem Grund, weil ich glaube, dass das irgendwie eine Handvoll Leute überhaupt nicht machen kann. Und irgendwie, wenn dieser Zeitpunkt dann da ist, also dann denke ich, es müssten eigentlich im Grunde genommen ganz viele gesellschaftliche Gruppen diskutieren, wie sie das eigentlich wollen, wie an andere Gesellschaft überhaupt aussehen könnte. Und also ich möchte es auch nicht, dass ich dann irgendwie sozusagen da von oben herab dann da einfach irgendwie was oktroyiere oder so. Ich bin ja auch nicht der liebe Gott oder wir sind ja der liebe Gott. Ja, es war noch das mit der Psyche. Naja. Vielleicht gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Also, es sei denn, wollte noch jemand. Mit der Psyche, soll dann ja sich halten lassen? Nicht unbedingt. Also, wir können auch gerne darüber reden. Also, was muss sich im Menschen selbst, an tiefen Verankerung ist natürlich eine riesige Frage. Ich weiß gar nicht, ob das so zu beantworten ist. Also, ähnlich wie er ja eben auch gerade gesagt hat, dass man so nicht sagen kann, wie die zukünftige Gesellschaft aussieht. Also, insofern würde ich vorschlagen, das jetzt mal fallen zu lassen. Aber wenn du was sagen möchtest. Also, der Mensch muss natürlich gut werden. Ne? Und allein indem er das schon so als Witz formulieren kann, ne, zeigt sich auch da schon, dass es hier eine falsche Fragestellung ist. Denn das hat übrigens dann in Bezug auf seine gute Arbeiterklasse der Marx auch schon drauf gehabt, dass er sagt, ja, indem ihr diese historische Bewegung macht, indem ihr euch da durchkämpft, indem ihr euch damit verändert, ihr euch selber. Ja, ihr könnt das nicht vorher und unabhängig davon machen, dass die alte pädagogische Illusion. Jetzt erziehe ich die Kleinen mal anders, nicht? Und dann werden sie ganz andere Menschen, als wir das jetzt sind. Ne? Das ist natürlich die nächste naheliegende Frage, die auch gestellt worden ist. Und wer erzieht die Erzieher? Nicht? Das ist dann eben dieser historische Prozess, in dem sie sich selber verändern. Man kann da das schon immer sehen können. Wirkliche Formen, die man dann so emphatisch beschreibt, von Solidarität, von gegenseitiger Hilfe von allen möglichen, das entsteht wirklich erst da, wo es dann wirklich fest verankert ist, wo man das nicht in der Retorte zu machen versucht, wo man das nicht mit irgendeinem Psychotrick oder so zu machen versucht, sondern wo das ein wirklicher sozialer Kampf ist, eine Auseinandersetzung, nicht? Wo man sich gemeinsam in einem Bewegungskontext befindet und das fängt auch schon mit der Theoriebildung an. Nicht? Also da gibt es dann einen Zusammenhang und in dem verändert man sich natürlich auch, wenn man dann zurückblickt, wie man mal drauf war und wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber diese Veränderung kann man nicht sozusagen äußerlich unabhängig von dieser Auseinandersetzung machen, unabhängig von diesem Kampf. Das ist diese alte pädagogische oder psychologische Illusion. Auch nicht im Sinn einer, jetzt machen wir mal eine wertkritische Therapiegruppe und verhalten uns nett zueinander. Und üben das ein, wie man sich nett zueinander verhält. Das ist alles scheiße. Ne? Also das, Okay. Dazu noch Kommentare, irgendwas? Nein. Fragen? Ja? Okay. Also zu Marx seinen Zeiten waren ja die Erkenntnisse von Freud noch nie bekannt, sozusagen. Und es ist, glaube ich, auch in den 70er Jahren recht viel an psychoanalytischer Literatur wieder ausgegraben worden. Und wie verhalten sich sozusagen, oder wie ist denn da Ihr Ansatz dazu? Denn es sind ja durchaus, sag mal, es gibt ja psychoanalytische Tatsachen, würde ich denken, die also sozusagen dazu führen, dass der Mensch so ist, wie er ist. Also nie gut oder schlecht, sondern vor allen Dingen bequem oder irgendwie so. Ja, das hat, also die Antwort hat zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist natürlich, dass man klären muss, wie verortet man das? Und ich denke, was Psychoanalyse erklären kann, ist, wie sich bestimmte Subjektstrukturen reproduzieren, aber nicht, warum sie existieren. Das heißt also, man muss von vornherein schon mal den Stellenwert klar machen, wo man sie denn theoretisch verortet. Es gibt bereits vorhandene Subjektstrukturen, die sich natürlich auch im Unbewussten niederschlagen, aber aus diesem Unbewussten selber lassen sich die nicht erklären. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann aber die Binnendifferenzierung. Wie kriegt man diese Vermittlungsform, also wie kriegt man es gefasst, dass sich diese Subjektstrukturen reproduzieren? Und da spielen in der Tat psychoanalytische Theorien eine Rolle. Das Problem ist nur, dass diese Psychoanalyse natürlich inzwischen total aufgefächert hat und man natürlich sehr, sehr genau gucken muss, was man da verwenden kann. Also ich denke, es gibt momentan keinen psychoanalytischen Ansatz. Es gibt ja verschiedenste, also von Objektbeziehungsansätzen bis klassischer Freud, bis eher diskursorientierte Ansätze. Die weisen alle ganz bestimmte Lücken auf. Und ich denke, dass es nicht den psychoanalytischen Ansatz derzeit geben kann, auf den man sich beziehen kann, sondern man muss gucken, auf welcher Ebene, mit was arbeiten kann, aber immer vorausgesetzt, man weiß, wo das im Gesamtsystem der Theorie verortet wird, weil sonst besteht tatsächlich die Gefahr, dass man Gesellschaft aus psychischen Strukturen heraus erklärt und nicht umgekehrt. Also das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann. Vielleicht noch, ich werde morgen mal versuchen, so eine Kombination unterschiedlicher psychoanalytischer Ansätze darzustellen, um das, was wir gesellschaftliches Unbewusstes zu nennen, dessen Reproduktionsstruktur klar zu kriegen. Also noch allgemeiner gesagt, es müssten verschiedene Ebenen berücksichtigt werden. Es müssten Ebene symbolische Repräsentation berücksichtigt werden. Das ist, was so die diskurstheoretischen Ansätze machen. Es müsste aber auch das, was so Somatik heißt, Körperlichkeit berücksichtigt werden, aber anders als Freud, der einen gewissen biologistischen Zug hat. Und es müssten sowas, was man in der Psychoanalyse Imagination nennt, also bestimmte Körperlichkeit und bestimmte Bilder von Körperlichkeit, die nicht unbedingt mit der symbolischen Repräsentation übereinstimmen. Also das müsste zusammengedacht werden und das Konfliktpotenzial, aber auch die Effekte, die dadurch erzielt werden, zu analysieren. Das ist also ein hochkomplexer Prozess, wo wir tatsächlich nur Klärungsbedarf haben. Also soweit mal so von unserer Seite, von meiner Seite aus. Ja, der Frank, der hat ja jetzt das Zentrale da schon gesagt, aber du siehst da schon, dass das für uns keineswegs irgendwie ein Thema ist, das wir beiseite lassen wollen. Also das, was du jetzt da gesagt hast, das ist schon auch für uns eine wichtige Fragestellung. Und ich meine, zur Psychoanalyse, die war ja soweit ich das beurteilen kann, ich bin da auch keine Fachfrau, die war ja in den letzten 20 Jahren eigentlich nicht so hoch im Kurs gestanden, also so, was Gesellschaftstheorie gerade auch anging. Und ich glaube auch, dass in dem Zusammenhang auch Verschiebungen im Diskurs überhaupt so in diesem allgemeinen Polit-Theorie-Diskurs feststellen zu können. Also es ist zwar jetzt schon immer noch so von Foucault die Rede und es ist ja ganz der zentrale Gestalt, aber irgendwie man sieht doch auch, es ist irgendwie relativ unbefriedigend, immer nur Praktiken und Praxen und Diskurse und so weiter und so fort zu untersuchen. Man merkt einfach langsam auch, dass es eben bestimmte Sachen gibt, die kannst du nicht über so einen, ja im Grunde, behavioristischen Ansatz erklären. Und wo ich jetzt da halt auch so sehe, dass zum Beispiel der Lacan aus Frankreich da irgendwie wieder irgendwie groß im Kommen ist. Ne? Aber wie gesagt, also was der Frank da gesagt hat, man muss sich das da ganz genau angucken, also welche Konzepte das sind. Und ja, Da müssen wir einfach dran arbeiten. Das ist auch noch, das hat ja der Frank schon irgendwie heute also in der vorigen Sitzung gesagt, dass das mit dem, gerade mit dem androzentrischen Unbewussten. Im Feminismus kommt es dann gerade auch wieder mit dem Lacan und weniger jetzt irgendwie so mit dem Foucault jetzt, weil man einfach sieht, nach so einer Phase, wo man gedacht hat, also, naja, die Geschlechter mit diesen Geschlechterrollen, da geht es irgendwie ja jetzt doch den Bach runter und irgendwie mehr an Gleichheit und so weiter und so fort, dass da doch eine ganze Menge, also wirklich irgendwie immer noch da ist, also, und dass das einfach nicht erklärbar ist, also so der Foucault da dann halt einfach keine Begründungen geben kann, wieso das sozusagen in tiefen Schichten, in psychischen tiefen Schichten, was da passiert, dass das immer noch da ist und dass das dann halt einfach ungenügend ist. Was man natürlich auch machen muss, ist eine totale Historisierung. Also es gibt so Ansätze, die sagen irgendwie, die freudschen Kategorien, ne, die sind mal entwickelt worden, es kann sich sonst alles verändern, die freudschen Kategorien bleiben. Also eine Theoretikerin, die das ganz extrem macht, ist Liliane Radonitsch. Ne? Also irgendwie der ganze Apparat, also die Sozialisationsbedingungen ändern sich, äußere Bedingungen ändern sich, aber das hat keinerlei Auswirkungen auf den psychischen Apparat. Also so eine Ontologisierung bestimmter psychischer Strukturen, die dann nicht mehr historisch verortet werden. Da muss man natürlich auch aufpassen. Also ich finde deshalb auch so Debatten, die von zum Beispiel unterschiedlichen Sozialisationstypen ausgehen, viel weiterführender als irgendwie ständig die freudschen Kategorien auf alles drauf zu hauen. Ne? Also und nicht zu sehen, dass die freudschen Kategorien auch in einer ganz bestimmten Familienkonstellation, in einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation entstanden sind und deswegen nicht unbedingt Kategorien für die Ewigkeit sein müssen. Ne? Okay, dann gehe ich mal über zur nächsten Frage. Ich springe jetzt mal hier ein bisschen, weil sich das gerade so anbietet. Und zwar eine Frage zur Aufklärung. Also wir haben darüber heute schon lange gesprochen. Aber trotzdem nochmal, also die Frage entstand daher auch, weil einige in der Gruppe in Berlin sind auch selbst Künstler oder künstlerisch tätig. Mit der Aufklärung ist natürlich auch sehr eng verbunden die Entwicklung der Moderne, der künstlerischen Moderne. Und die künstlerische Moderne empfinden viele von uns eben auch als so ein Projekt, was da halt mal war, was so war wie ein Versprechen auf Entwicklung des Menschen, und sicherlich spielte da auch der Fortschrittsgedanke vielleicht eine Rolle. Und manchmal kann man ein bisschen den Eindruck bekommen, obwohl ich jetzt heute in der Diskussion nicht den Eindruck hatte, dass die Wertkritik also die Moderne komplett entsorgen will als historischen Irrtum. Ist sie ein zu entsorgender Irrtum, und was haben eigentlich die künstlerischen Avantgarden aus Sicht der Wertabspaltungskritik geleistet? Naja, also, zu der letzteren Frage, glaube ich, kann kaum einer von uns was Genaues sagen, nicht? Weil das hatten wir ja heute schon, das müssten eben die Leute tun, die sich damit befassen, ja? Die sich damit ohnehin befassen, und wenn sie jetzt sozusagen aus dem gesellschaftskritischen Impuls heraus sich dann der Wertabspaltungskritik annähern, dann und versuchen mit diesen Kategorien oder dieser Kritik überhaupt zu operieren, dann sind Sie selber ja diejenigen, die am meisten sagen können müssten über diesen Gegenstand. Ja? Weil es ist eben genau dieser Punkt, was wir heute schon mehrfach hatten. Es geht nicht darum, sozusagen einen Zauberzentralschlüssel zu haben mit der abstrakten Wertkritik oder selbst der Wertabspaltungskritik, sondern das ist eine wichtige kategoriale Ebene. Das ist die Bestimmung von Grundformen. Ja? Aber damit hat man nicht jeden Gegenstand für sich bereits in der Tasche sozusagen erklärt. Ne? Da kann man nicht einfach reinstecken, den Schlüssel aufsperren und schon hat man es. Ne? Sondern man muss die jeweilige Sache selber durchdringen. Das gilt auch für die Kunst. Deswegen würde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, jetzt erkläre ich euch mal, was die Wertabspaltungskritik zur Entwicklung der Kunst sagt. Ja, wäre eine Unverschämtheit, weil ich habe ja keine Ahnung davon. Ne? Ich kann ja nicht den Gegenstand sozusagen aus meiner abstrakten Gesellschaftskritik ableiten. Ne? Ja, dann müsste ich alles auch ableiten können da draußen. Das geht eben nicht. Und das mit der Aufklärung, also das ist schon eher, da geht es natürlich um diese philosophische Dimension. Ich habe es ja heute versucht schon mal anzudeuten. Also es geht darum, dass eben die Vernunft zu historisieren ist, auch die Vernunft, das, was man unter Vernunft versteht. Und das ist natürlich erst nur in ein paar polemischen Texten und ist noch bei weitem unzureichend geleistet. Also diese Historisierung der kapitalistischen Vernunft, dass es die überhaupt gibt, dass es da so eine Metaebene gibt, nicht allein sozusagen der Nachvollzug der Wertform, sondern eine ganze Art und Weise, die Weltsicht zu synthetisieren. Ja. Das Denken und Handeln sozusagen hier gewisserweise präformiert ist und das auch bewusst affirmativ reflektiert wird. Und das ist die Aufklärungsphilosophie. Und die hat sich natürlich aufgefächert, ne? Ungeheuer aufgespalten und aufgefächert. Ich habe es dann mal genannt, die Mutter aller Ideologien, nicht? Die Aufklärungsphilosophie aller modernen Ideologien, also sozusagen der Quell, dieser Quellgrund, aus dem, nachdem das mal in Grundzügen formuliert war, die ganze moderne Theoriegeschichte sich entwickelt hat. Und natürlich letztlich auch wir, ja? Das war das Thema von heute, ja. Also man darf hier was nicht verwechseln. Die Einsicht, dass wir aus diesem Grund auch, diesem Quellgrund oder dieser Herkunft auch kommen und dass es gar nicht anders möglich ist. Wir kommen ja nicht vom Mars oder von sonst woher haben eine ganz andere Vernunft oder so, sondern wir sind auch in dieser kapitalistischen Vernunft bis hin eben zu dem Universitätsstudium, Schulausbildung und was weiß ich. Das ist uns von klein auf eingeimpft. Wir sind sozialisiert, sowohl in unserem praktischen, alltäglichen Leben als auch in den Reflexionen, die wir angelernt haben sozusagen, sind wir in diese kapitalistische Vernunft hinein sozialisiert. Und aufgrund ihrer inneren Widersprüche ist es nur möglich, hier zu einer Kritik zu kommen. Aber die Kritik, die ist eben sozusagen selber ein Prozess. Ja? Und es geht bis in die Begriffe hinein. Also dass wir zum Beispiel, das ist überhaupt von der Wertkritik zu dieser Wertabspaltungskritik, was halt erstmal ein schwerfälliger Begriff ist, gekommen ist, heißt, es ist da ein Schritt getan worden. Nicht? Aber damit sind wir noch lange nicht fertig. Und dieses sozusagen die Kritikfähigkeit und das Bewusstsein, dass man selber aus dieser Vernunft kommt, ne? Weil es andere ja nicht gibt in unserer Welt, in unserer jetzigen. Ne? Das beides sozusagen zu berücksichtigen, also immer diese Kritik, die ist keine externe, sondern das ist eine von innen heraus sozusagen der Versuch sozusagen auszubrechen. Kann man sich richtig wie einen Knast vorstellen. Ne? Und der Ausbruch. Ne? Und da muss man ja ganz schön feilen und graben und sehr viele Operationen anstellen, um eben, dass dieser Ausbruch letztendlich gelingt. Und da sind wir eigentlich erst am Anfang in gewisser Weise. Also dieses Mitreflektieren, glaube ich, ist wichtig. Wir kommen daher, aber wir akzeptieren das nicht. Ne? Wir haben oft gar keine anderen Begriffe. Ja? Wir können ja nicht einfach Begriffe so aus dem Hut zaubern, nicht? Die müssen sich dann entwickeln, indem man die Sachen anders behandelt, ja? Anders herangeht, dann entwickeln sich auch schon andere Begriffe, aber das ist selber ein Prozess. Ne? Wir können das nicht vorwegnehmen, wir haben es nicht in der Tasche. Okay, eine Frage da hinten, ja. Ohne? Alles klar? Steh mal auf. Du hast auf die historische Dimension an der bürgerlichen Vernunft hingewiesen. Es ist aber doch nur die eine Seite. Die Frage von mir wäre, wenn sich der Kapitalismus oder der Macht offensichtlich an Multipolaritäten hindurch reproduziert, kann ja auch die Vernunft nur eine konkret gesellschaftliche Kategorie sein, heißt dann auch eine partikulare Kategorie nur. Was wäre sozusagen der konkret spezifisch gesellschaftliche Charakter der Vernunft? Und hängt das nicht sehr stark mit dieser Zirkulationssphäre zusammen? Sind es nicht sozusagen zwei identische Begriffe, aber sind das nicht Kategorien, die zumindest sehr stark zusammenhängen? Also, natürlich. Ja, natürlich ist es in der Tat so, dass wenn man dem genauer nachgeht, dann ist zum Beispiel, dass bestimmte Denkfiguren oder Denkstrukturen analog sind zur Zirkulationssphäre, ne, die sich ja erst im Kapitalismus verallgemeinert hat. Das allgemeine Kaufen und Verkaufen, der totalitäre Markt, ne, diese Marktvergesellschaftung. Wo dann, ja, da fängt aber schon das an mit Ideologiebildungen, nicht? Also, dass zum Beispiel die Aufklärungsvernunft sich sehr stark auf diesen Zirkulationsmenschen kapriziert und das auch idealisiert, nicht? Daher kommen ja auch diese ganzen Vorstellungen, man müsste dieses Ideal endlich verwirklichen, nicht? Das freie, autonome Subjekt, das in Wirklichkeit diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzmonster ist, nicht? Die Zirkulation ist ja nicht die friedliche, schiedliche Ebene. Das scheint ja nur so. Und dahinter steht das System der abstrakten Arbeit und der geschlechtlichen Abspaltung. Ne? Also ich denke da, das ist dann einfach eine Frage des immer weiteren Eindringens, dass man zum Beispiel auch diese Aufklärungsphilosophen auch in ihrer Widersprüchlichkeit auch dechiffriert. Ne? Da muss man sich ja auch auf all das einlassen. Ne? Also einiges ist zum Beispiel natürlich sehr schnell aufgedeckt worden, etwa der sexistische Charakter, dieser androzentrische Charakter, nicht? Wo ja die Aussagen da nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig lassen und auch in anderer Hinsicht. Aber man muss das dann eben auch nicht einfach nur als so schmutzige Stellen, ne? Die man sich raussucht, sondern es muss ja auch sozusagen aus der inneren Struktur des ganzen Aufbaus dieser Vernunft, den inneren Widersprüchen muss das herleitbar dechiffrierbar sein. Dass dann sozusagen diese schmutzigen Aussagen über die Frauen und die Neger und was weiß ich alles, dann erst sozusagen auch einen Zusammenhang gewinnen, der eine gewisse Notwendigkeit in dieser Denkweise, in dieser Konstitution, dieser Art von Vernunft hat. Na, und da, wie gesagt, das, was du sagst, ansprichst mit der Zirkulation, Zirkulationsideologie oder Zirkulationsbornierung, das sind immer Erweiterungen, ne, die, mit denen man auch nachgehen muss, sicherlich. Und das Zweite, das wenn man das jetzt auch auf die kapitalistische Binnengeschichte bezieht, dann ist natürlich auch diese Vernunft nicht immer dieselbe geblieben. Ne? Also wir haben eben auch diese Theorie- und Philosophiegeschichte, wir haben bestimmte Vermittlungen mit der konkret historischen Entwicklung. Wenn man sich dann anschaut, die Philosophie, Aufklärung hin zu Hegel, die ganze Hegel-Kritik in der Richtung der Lebensphilosophie, des Existenzialismus, der berühmten Positionen Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, die Lebensphilosophie und dann eben der gute Heidegger und was dann nach dem Zweiten Weltkrieg daraus geworden ist, nicht? Also diese ganze Entwicklung des Poststrukturalismus, die inneren Verbindungen zu Heideggers Existenzphilosophie, ja, und dem muss man, das gilt genau dasselbe wie für alles andere, nicht? Man muss auch die Kritik dieser Vernunft einerseits von den Grundlagen her, von den Strukturen her, die in diesen Denkformen enthalten sind und die sozusagen sich als bewusster Ausdruck dann in der Aufklärungsphilosophie finden, bis hin zu der Geschichte, die Art und Weise, wie sich diese Vernunft in der Geschichte auch als philosophische Reflexion entfaltet hat. Und das gilt dann natürlich bis heute, dass man auch sieht, da gibt es eben auch konkret historische Entwicklungen, in denen auch bestimmte Modifikationen dieser Vernunft dann stattgefunden haben. Also im Grunde dasselbe wie beim Geschlechterverhältnis und allem anderen. Nochmal hier. Ja, ich wollte noch sagen, also so diese Kritik, also wenn man so sagt, man hat jetzt radikale Aufklärungskritik drauf, dann ist es so, dass zunächst mal die Leute das so empfinden, huch, Vernunft irgendwie, Aufklärung, wenn das jetzt alles über den Jordan geht, irgendwie dann ist ja automatisch, dann ist man ja bei der Lebensphilosophie oder beim Vitalismus oder so. Und wo dann halt auch oft so die Frage auftaucht, ja, was macht denn ihr dann eigentlich? Also ihr in euren Analysen, mit euren Begrifflichkeiten. Denn es ist natürlich schon so, also zumindest ich sehe das so, es kommt natürlich schon aus dieser Vernunfttradition. Und ich glaube aber wichtig ist es, dass man so diese Kategorien nützt oder meiner Meinung nach geht es auch gar nicht anders, um sozusagen diese Vernunft radikal in Frage zu stellen, eben auch so diese Widersprüchlichkeiten rauszuanalysieren. Also was der Bobby so gesagt hat, also bei diesen, die ganze Philosophiegeschichte ist voll, also so mit Sexismen und Rassismen. Und derlei Dinge halt rauszuarbeiten und dann sich irgendwie aber auch mal klar zu machen, dass eben so diese Vernunft, also so eine ganz bestimmte Bewusstseinsform war, in einer bestimmten kapitalistischen Phase oder vielleicht für den Kapitalismus überhaupt. Und welche Denkstrukturen, Denkformen es dann gibt, wenn es den Kapitalismus nicht mehr gibt, das eben offen zu lassen, finde ich halt erstmal wichtig und nicht irgendwo so zu sagen, mein Gott, Vernunft wird es doch ewig geben und denken müsste doch er sowieso und irgendwie ist jetzt eins und eins nicht mehr zwei im Sozialismus oder irgend sowas. Das ist ja ein Quatsch. Natürlich ist da eins und eins noch zwei und ich denke, da wird es auch noch alle möglichen Denkarten geben, sozusagen, die wir jetzt auch haben, aber auf eine andere Art und Weise und in einem ganz anderen Bezugssystem. Und wie das dann aussieht, das kann ich auch nicht sagen. Aber ich denke mir, was wichtig ist, ist auch überhaupt, dass man sich das tatsächlich mal traut zu sagen, irgendwie, wir stellen diese Vernunft radikal in Frage. Und zwar auf eine nicht reaktionäre Art und Weise. Wobei zu dieser nicht reaktionären Art und Weise nämlich trotzdem also eine Genealogie der Vernunft gehört. Also man muss halt einfach gucken, wie das, was heute Vernunft ist, was das denn abgelöst hat. Nicht um zu dem zurückzukommen, sondern um einfach zu sehen, was es andere Stränge hätte geben können. Also um das Ganze zu historisieren. Weil das Problem ist ja, dass diese moderne Vernunft ja so tut, als sei vor ihr nur blanke Natur oder grauer Verfall oder absolut irrational gewesen und halt einfach mal klar zu machen, dass natürlich auch diese Geschichte, die diese Vernunft, die diese Aufklärungsvernunft von sich selbst schreibt, so nicht stimmt. Ne? Also es betrifft insbesondere das Naturverhältnis, das die projiziert. Also es gab eben nicht vorher totale Naturverfallenheit. Ne? Das wäre so zum Beispiel ein so ein Punkt, werde ich morgen auch noch was dazu sagen, wo man hingucken müsste. Also sozusagen selber diese Geschichte der Vernunft, wie sie überliefert ist, gegen den Strich zu lesen, das finde ich auch relativ wichtig. Okay, noch weitere Fragen dazu? Nein? Okay. Ja, dann möchte ich mal springen zum Feminismus. Wir haben uns gestern ein bisschen unterhalten über den Feminismus. Und speziell über die Frage, ob es ein biologisches Geschlecht gibt außerhalb der männlich-weiblichen Abspaltungszuschreibung und führt, das wäre die nächste Frage, die Wertabspaltung zu einem anderen Verständnis als die Strömung des Gleichheits- oder Differenzfeminismus. Also Gleichheit, die Frau ist gleich oder Differenz, die Frau ist anders. Ja, wo fange ich an? Also ich mache das nicht mit. Also was ja jetzt irgendwie so große Mode ist, so ungefähr seit 20 Jahren, nämlich so mit Judith Butler, dass eben Sex schon immer Gender ist und dass es nur durch Sprache konstituiertes Geschlecht und Körper und so weiter. Das mache ich nicht mit. Ich finde irgendwie, dass da so eine Kulturhypostasierung eine Rolle spielt und dass man da ganz viel irgendwie dann auch so wegschneiden muss, was auch wichtig ist für Gesellschaftstheorie. Also ich würde schon eher von so einer Sex-Gender-Dialektik ausgehen. Was für mich auch beinhaltet, es ist keineswegs so, dass es irgendwie so natürliche männliche oder weibliche Eigenschaften gibt, sondern ich glaube tatsächlich, dass das alles Sozialisation ist. Ich glaube aber trotzdem nicht irgendwie meiner Meinung nach bornierte und blödsinnige irgendwie These aufzustellen, dass es deswegen den Körper irgendwie eigentlich nicht gibt oder beziehungsweise beispielsweise, dass es viele Geschlechter gibt, meinetwegen 128 habe ich letztens mal gelesen und so. Und das soll es dann auch in der Biologie geben, das kann schon sein, weil das ist ja alles auch ein Konstrukt. Früher irgendwie war das halt so, dass in der Biologie dann halt andere Modelle oder so irgendwie vorgeherrscht haben. Ne? Und jetzt kommt man dann da zumindest in Teilbereichen der Biologie auf 128, da sage ich halt dann, naja, das hat viel mit der mit dem Flexizwang in der Gesellschaft zu tun. Naja, so ist es ja. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Ich traue mich einfach und ich glaube, man muss sich das trauen. Und diese Huszpe muss man auch haben. Nehme ich überhaupt so dieses Verhältnis Natur, Kultur wieder in den Blick zu nehmen. Das war ja total Anathema, oder wie man das sagt, wenn man das ausspricht. Also so während dieser ganzen poststrukturalistischen Phase und zwar gerade in den 90er Jahren, als das mit diesem Foucault-Hype und Butler-Hype angefangen hat. Ich meine, wenn man jetzt mal irgendwo auch so diese ganze Ökologiefrage ernst nimmt, dann können wir nicht einfach nur so sagen, naja, uns gehen die Rohstoffe aus und Klimawandel und sonst noch was, als wäre das irgendwie wirklich sowas da draußen und wir haben da gar nichts damit zu schaffen. Also ich denke schon irgendwie, dass so der Mensch irgendwie auch so als Naturmoment sozusagen und auch als zugleichen Wesen, das darüber hinausgeht. Also wo seine Natur sozusagen selber eigentlich auch erst so die Voraussetzung ist, dass er Geschlecht eigentlich erst konstruieren kann, dass er sich einen Reim auf die Welt machen muss sozusagen, dass Geschlechterverhältnisse sehr verschieden aussehen können. Und aber ich glaube eher, eben es ist gerade an dieser Körperlichkeit da auch festzuhalten, um wirklich so die Gesellschaft als Ganzes und bestimmte Fragestellungen da überhaupt erstmal zu stellen. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass der Mensch von Natur aus irgendwie heterosexuell ist oder so. Das ist ein totaler Quatsch. Also da bin ich auch fest davon überzeugt, dass das eine Sozialisationsgeschichte ist und dass da alles Mögliche möglich ist. Aber ich würde jetzt irgendwie also nicht so weit gehen, also so das jetzt irgendwie abzustreiten, dass halt nur einmal Frauen und Männer miteinander schlafen müssen, um ein Kind zu zeugen. Also ich meine, sowas finde ich irgendwie, das kann man irgendwie zugestehen, oder was heißt zugestehen, ohne dass du da jetzt irgendwie so mit der Zwangsheterosexualität dann kommst. Zu der Auffassung kommst. Und also so sehe ich das eben. Und ich sehe das eher so, also entkoppelt, das ist bei mir dann kein Differenzfeminismus, wo ich sage, Frauen sind, Männer sind einfach so billig Natur. Ne? Und da gibt es dann eben, sie sind von Natur aus anders und Frauen sind sozialer, Männer konkurrenter und Frauen emotionaler und Männer rationaler oder so. Also ich denke, wie gesagt, das ist durch und durch eine Sozialisationssache. Und insofern habe ich da vielleicht Momente irgendwie dieses Gleichheitsfeminismus, aber ich denke nicht irgendwie, dass man da so weit gehen kann und irgendwie deswegen also das abstreiten muss, also dass es also Männer und Frauen gibt, das finde ich einfach albern. Im Übrigen irgendwie führt das nämlich auch in so eine ethnologische Sicht hinein und in einen Kulturrelativismus, wo dann so eine Radikalexotisierung irgendwo auch so von anderen Kulturen stattfindet, wo man manchmal Berichte liest oder so, also so die da in der Frauenbewegung rumgurken oder so, da hat man so das Gefühl, das sind irgendwelche Wesen, da hockt das Geschlechtsteil irgendwie auf dem Kopf oder irgendwie kommt zum Ohr raus oder irgend sowas. Also auf jeden Fall, das sind völlig andere Menschen im Prinzip. Was man gar sind es überhaupt noch welche manchmal. Ne? Und sowas, das finde ich halt problematisch. Und in dem Zusammenhang finde ich halt auch problematisch, das ist jetzt noch einmal so erfasst, das will ich zumindest so oder so ein bisschen aufmachen, mit dem Kulturrelativismus, da kommst du natürlich dann auch selber in Begründungsprobleme. Nämlich, dass du also eine Totalität da festzustellen oder überhaupt eine Totalitätsannahme zu haben, ist natürlich irgendwie was, was dann halt nicht mehr geht. Es ist dann sozusagen alles relativ und man kann das so und so und so sehen, es wird alles perspektivisch und da kommt man halt dann letztendlich in Teufels Küche und es ist dann halt auch so, dass im Grunde genommen das so eine Voraussetzungslosigkeit der Differenzen voraussetzt und das aber irgendwie im Grunde genommen ja dann doch das Absolute, nämlich irgendwie die Differenz als Urgrund sozusagen hat. Und insofern beißt sich da die Katze halt in den Schwanz und ja, mache ich einmal einen Punkt. Okay, gibt es da noch Fragen, Kommentare zu? Nee. Ja? Also es gibt natürlich diese Theoretikerin, die hat mal gefragt, diese Frage so gestellt, kann man schlichtweg nicht beantworten, weil die Frage ist, welche Gleichheit und welche Differenz? Und das finde ich auch ein durchaus richtiger Zugang. Also es gibt natürlich Differenzen zwischen Menschen und man kann auch sagen, wir haben auch irgendwelche Gleichheitsvorstellungen, die sind natürlich aber was anderes als die abstrakte Vergleichung und die Differenzen sind was anderes als die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Also es, wie gesagt, das ist so gestellt, ist die Frage eigentlich nicht beantwortbar. Also darf ich noch mal kurz? Ja, ich habe das jetzt halt bloß irgendwie so zu beantworten versucht, weil es gibt ja diesen Gleichheitsdiskurs und diesen Differenzdiskurs im Feminismus und da gibt es dann so einen gewissen... Genau, eine feministische Kritik zum Beispiel. Ja, ich weiß schon, aber das ist, führt jetzt zu weit, Frank. Also ich habe jetzt einfach mal irgendwo so das in holzschnittartig in der Polarität gesehen und habe da irgendwo dann, ja, gut... Ein Punkt noch dazu, und zwar, dass es diese Natur-Kultur-Dialektik gibt, wie das so genannt wird. Ne? Also eigentlich geht es ja um Dialektik von sozialen Verhältnissen, Vergesellschaftung und eben, dass Menschen auch Naturwesen sind. Und dass alle gesellschaftlichen Verhältnisse damit auch in gewisser Weise Naturverhältnisse sind. Und das kann natürlich hochgradig ideologisch besetzt werden, aber es wird ja, indem man es bloß rumdreht und dann sagt, sozusagen diese Naturebene gibt es überhaupt nicht, ne? Und alles ist bloß gesellschaftlich konstruiert, verliert man eben auch einen entscheidenden Gesichtspunkt. Und ich denke, das Wesentliche dabei ist, dass man das nicht ausdifferenzieren kann, dass man nicht sagen kann, so von hier bist du Natur und alles Weitere, das ist Kultur. Ne? Also, dass man sozusagen das isolieren kann, ne? Die gesellschaftlich-historische, kulturelle Überformung, das schaben wir jetzt alles mal weg. Und dann kommt der Naturkern zum Vorschein, den Hammer dann. Ne? Sondern das ist immer ein unauftrennbares Amalgam. Ja? Man muss dann halt eben auch entsprechend den Strukturen nachgehen, ohne sich die Illusion zu machen, man könnte das schön voneinander säuberlich isolieren. Aber man muss dann bei eben diese beiden Momente dann auch im Auge haben, sonst geht diese Dialektik eben flöten. Ne? Also dieses Naturverhältnisse und gesellschaftliche Verhältnisse. Und das geht bis in die Kritik der politischen Ökonomie rein. Da geht es gerade dieser ganze Streit um den Substanzbegriff. Nicht? Das ist ja auch Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn, sagt Marx. Nicht? Das ist eine reale Abstraktion, die da von der Gesellschaft vorgenommen wird. Aber sie ist trotzdem nicht absolut inhaltslos. Nicht? Sondern es gibt einen höchst materiellen Inhalt. Nicht? Nämlich diese Verausgabung abstrakt menschlicher Energie. Und das gehört. Das ist mit einem Moment des kapitalistischen Naturverhältnisses auch. Also insofern muss man, denke ich, diese Dialektik da immer auf berücksichtigen, nicht nur hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses, auch eben hinsichtlich der Produktion und Reproduktion des Werts selber. Und sozusagen eine Seite zu hypostasieren, also das ist entweder alles konstruiert, Kultur, oder es ist das Naturmoment daran determiniert alle anderen. Nicht? Das wäre eben verkehrt. Okay. Eine Ergänzung dazu wegen der 128 erschienenen Session. Hast du noch zwei? Ja, ich will nicht ganz so einfach jetzt vom medizinisch-biologischen sozusagen Gesichtspunkt her, weil es ist zum Beispiel gar nicht so einfach, also wie wir sie definieren. Nach dem Chromosomensatz, nach den Gonaden, nach dem genitalen äußeren, nach dem psychosozialen Herangehensweise und so weiter. Da gibt es eine Tandifase in der Scheidung. Also es kann sein, dass du XY-Chromosom hast, aber zum Beispiel Kommandal Ovarium hast. Ne? Oder dann Äußerungsorgane zum Beispiel daneben eine Vagina zu haben. Also da gibt es die diversesten sozusagen Spielarten. Ne? Und es ist so, dass zum Beispiel jetzt 250 Kind, also selber als Neugeborene, geschlechtlich gar nicht eindeutig zuzuweisen, sozusagen. Ne? Und warum muss es phanologisiert werden? Also Ich würde schon sagen, das ist so, dass man wirklich nicht weiblich, vielleicht cool ist, einfach auch Sorgen von Möglichkeiten. Also bis hin zum echten Kammerpolitismus. Ne? Dann hat man gesellschaftlichen Strukturen, was weiß ich, ich will jetzt keineswegs wohlwollend irgendwie das was weiß ich, bei Erzählen zum Beispiel, ne? Der hat die genügend Scheiße auch immer, was weiß ich, also auch eine Kolonialfolgen da zum Beispiel. Da war das nicht pathologisiert, ne? Wie beispielsweise jetzt in unserer westlichen abstrakt rationalen Kultur sozusagen. Das ist nur nebenbei. Ob sie 1928 sind, sie auch nicht gestellt, es gibt definitiv jede Menge von Spielarten. Ne? Also auch bei Menschen, die scheinbar eindeutig ne, als in einem weiblichen Körper auf die Welt kommen, kann es durchaus passieren, dass sie ihre Qualität vermenschen. Ne? Aufgrund hormoneller Umstellungen. Ne? Also, ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass natürlich irgendwie so das mit der Biologie, dass das natürlich irgendwie heuristische Konstrukte sind. Ne? Also dass das ja irgendwie nicht was ist sozusagen, was dann tatsächlich ein Geschlecht irgendwie bestimmt oder nicht bestimmt. Und das, denke ich, gehört dann tatsächlich in die Kategorie, wo die Judith Butler sagt, diese Ebene, die du aufmachst, dass Sex da tatsächlich Gender ist. Weil das ist nämlich was wirklich irgendwo so in diese Vernunft und irgendwie so in dieses Expertenwissen und in dieses Ganze mit reingeht. Also und wo das eben so ist, dass das jetzt halt einfach anders gedeutet wird in einer anderen sozialen Situation. Wenn ich von Sex rede, rede ich ja nicht von irgendwelchen Hormonen, Gonaden oder was weiß der Geier was, sondern ich denke tatsächlich, und es räumt auch mittlerweile die Judith Butler ein, dass sie da zu weit gegangen ist, indem sie irgendwie das alles bloß versprachlicht hat, also auch Sex, dass es irgendwie sozusagen was gibt, irgendwie, wo wir nicht irgendwie so ohne weiteres drauf einen Zugriff haben, sozusagen, so Natur, nennen wir das jetzt einfach mal Natur, was jetzt mit dieser Bestimmung nichts zu tun hat, mit Gonaden und Hoden und XY und sonst noch was wirklich ein Konstrukt ist. Und dass es da einfach Sachen gibt, ein Sex sozusagen, der irgendwie den kannst zwar von dem Kulturellen nicht völlig isolieren, du kannst aber auch nicht einfach sagen, irgendwo, das ist nur Kultur. Das ist ja deswegen, was ich sage, irgendwo so, das mit der Natur-Kultur-Sex-Gender-Dialektik. Und ich denke mir, das mit der Pathologisierung, da sind wir 100% d'accord, das ist ja jetzt ein Quatsch, also so Transsexuelle oder wie hat man das früher genannt, Hermaphroditen oder sowas, zu pathologisieren, das ist ja völlig gaga. Ne? Bloß, denke ich, also und es war auch nicht in allen Kulturen so, es gab da sogar Kulturen, wo die einen Sonderstatus hatten, also irgendwie als heilig galten oder sonst was, oder gibt ja dann auch irgendwo, was soll ja, oder so dritte Geschlechter und sowas geben, ne? In anderen Gesellschaften und so. Aber ich glaube nicht irgendwie, also ich finde das aber auch nicht irgendwie richtig, jetzt einfach zu sagen, weil das jetzt pathologisiert wird, also Transsexuelle und so weiter, dass du da halt dann einfach sagen kannst, naja, dass jetzt aber irgendwie sozusagen, sagen wir mal 60% oder 70%, sage ich, also einfach die Menschheit trotzdem irgendwie aus Männern und Frauen, also aus Menschen besteht, die einen weiblichen oder einen männlichen Körper haben, das kann man dann nicht damit einfach wegabstrahieren, indem man dann halt sozusagen, ja, jeder ist dann sozusagen so ein sein eigener Hermaphrodit oder irgend sowas. Also verstehst du, das ist irgendwie eine Form der Abstraktion und der Theoriebildung, die ich da irgendwie seltsam finde. Also, weißt du, was ich meine? So, ich habe jetzt noch maximal zwei Fragen. Das wäre dann auch wieder ein Sprung im Thema. Gibt es denn jemand im Publikum, der jetzt noch brennende Fragen hat? Jetzt ist die Gelegenheit. Ein Fass aufmachen. Offenbar nicht. Ist alles wunderbar klar? Und das ist eine Frage. Ich lasse es mal lieber. Du lässt es lieber. Okay. Immer jetzt mit. Ich habe mir gedacht, ich könnte mir eine Frage überlegen. Das kann ich nicht. Okay. Ja, also ich habe ja eine Frage, die ich so verstehe, dass das Krisenbewusstsein, also in der Bevölkerung inzwischen ja recht hoch ist. Man ist sich allgemein klar darüber, dass wir uns in einer Krise irgendwie in irgendeiner Form befinden. Und ist das eigentlich, also sieht die Wertkritik darin eine Möglichkeit, diskursmächtiger zu werden? Und was bedeutet das für das politische Engagement, für das eigene politische Engagement aus wertkritischer Sicht? Ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht eine schwierige Frage. So, das kannst du da nicht einfach auch das werden. Also, muss jetzt die Frage noch einmal lesen. Okay, ich lese sie noch mal vor. Ja. Welche Partei tritt so ein? Ja, in die Wertkritik, die wertkritische Partei. Wir wählen dann Wertkritik, oder wie sieht das aus? Also, ich lese die Frage nochmal. Bietet das sich differenziert darstellende Krisenbewusstsein bei der Bevölkerung und den Funktionseliten Möglichkeiten für die Wertabspaltungskritik, diskursmächtiger zu werden? Ja, also das Schlimme ist, also es ist bereits der Fall eingetreten, dass das so ist. Und das ist also nichts Gutes, was da dabei rauskommt. Also es ist so, dass natürlich so diese Wertkritik, also gerade so aus den 90er Jahren, dass das ja irgendwie schon Kreti und Pläti irgendwo, also so als Schlagwort in ihren Texten und in ihren Reden haben. Also da findest du ganz viele Sachen. Zum Beispiel Wertkritik, Wertvergesellschaftung, solche Sachen, also wo da eine Antipolitik in einer bestimmten Art und Weise gebraucht wird. Also wo wir das ja irgendwo schon lange haben. Und wo das ja schon lange so ist, ich habe da ja auch da auf der Homepage diesen Artikel da geschrieben in der Phase 2, Maria breit den Mantel aus, wo das also vitalistisch ausgedeutet wird, so die Wertabspaltungskritik auch. Und das ist was dann irgendwo natürlich irgendwie von, auch so von der linken Bevölkerung sozusagen, also ganz gut verstanden wird. Also wenn das einfach irgendwie, wir tun das jetzt in die Frauen, die Hausarbeit, in die Gemeinschaft und irgendwie in die solidarische Ökonomie, dann haben wir da irgendwie was, da können wir uns dann sowas drunter vorstellen. Und dann kommen da irgendwie total unterkomplexe irgendwie Vorstellungen, also Handlungskonzepte und so weiter dabei raus. Und insofern finde ich, muss man da jetzt schon wieder kritisch einschreiten. Man muss auch insofern kritisch einschreiten. Am Anfang haben wir ja immer so dieses Problem gehabt, wie der Kollaps Anfang der 90 herausgekommen ist, dass das in den Diskurs nicht eingeführt war, so der ganze Gedankengang. Und man das praktisch erst in diesen ganzen Diskurs einspeisen musste. Das Problem hast du jetzt nämlich nicht mehr. Also es werden dir einfach so wertkritische irgendwo Versatzstücke um die Ohren gehauen und du musst erst einmal richtigstellen, dass das gar nicht gemeint ist, dass das irgendwie heruntergebrochen ist, dass das eine Simplifizierung ist. Also insofern glaube ich eher, dass man da jetzt Kritik üben muss. Also gerade an diesem Herunterbrechen. Und es ist ja auch so mit diesem überhaupt Einfluss nehmen auf den Diskurs. Es gibt ja diese Marx-Renaissance, wie wir ja heute schon breit darüber geredet haben. Und da ist es so, dass da ganz viele Gedanken irgendwie auch so auftauchen, die du bei uns schon in den 90er Jahren finden kannst. Du findest irgendwo Sachen da irgendwie ohne jede Bezugnahme auf uns, ne? Und das ist dann aber irgendwie in so einem scientifischen Kontext angestellt. Ne? Man sieht irgendwo so, da gibt's irgendwie dann halt, ja, da kann man Doktorarbeiten schreiben, da kannst du irgendwie an der Uni vielleicht was werden und so. Das dehnt sich sicherlich noch viel mehr aus mit der Marx-Renaissance und auch mit der Wertkritik und so. Und zwar in so einem androzentrischen Sinn gerade, weil soweit ich sehe, ist das nämlich das einzige feministische Konzept, das ich da entwickelt habe. Und da denke ich mir, ist eher, da muss man jetzt die Bremse reinhauen. Und ich denke irgendwie nicht, dass man da, ah ja, jetzt haben wir das ja eingespeist und es ist ja alles wunderbar, sondern da wird ja Wertkritik selber in den Kontext so einer Widerspruchsbearbeitung gestellt, im Kontext des verfallenden Kapitalismus, wo das mit der solidarischen Ökonomie und diese ganzen Sachen und diese, wo das ja eigentlich dann krisenverwalterisch dann geradezu ausgenutzt und instrumentalisiert werden kann. Und ich denke, da müssen wir müssen, also ich sehe das so, mein Problem ist jetzt nicht so das der Vermittlung, sondern die Vermittlung, die hat schon funktioniert, aber halt wie. Ne? Den Funktionseliten kannst du, was sagst du, wie dressiger? Funktionseliten. Da fällt mir bloß der Tier. Ein Beispiel, weil Roswitha gerade jetzt dieses Problem Geschlechterverhältnis da angesprochen hat bei dieser Rezeption. Wenn das jetzt reduziert wird, der Abspaltungsbegriff, auf einen bestimmten sogenannten Tätigkeitsbereich, nicht? Also das, was den Frauen im Sinne von unentgeltlicher Reproduktionsarbeit zugesprochen ist, ob das Nachbarschaftshilfe oder Hausarbeit, die berühmte und was dergleichen ist. Das ist ja in der Abspaltungstheorie rein negativ bestimmt. Das ist ja die Kritik daran. Und wenn man das jetzt dreht, ja, und sagt, aha, na gut, es ist da abgespalten, der Kapitalismus mag das gar nicht so gern, ne? Der wertet das ab. Also, und wir mögen es. Ne? Wir werten das auf. Ja? Und dann kann die Krisenverwaltung kommen und sagen, na prima, ja? Ihr wertet es auf. Ja? Das ist ja auch schlimm, dass der Kapitalismus das bisher immer abgewertet hat. Also macht das mal und dann kürzen wir euch gleich Hartz IV nochmal um 200 Euro. Ne? Also, weil dann habt ihr ja eure solidarische Ökonomie. Was braucht ihr noch? Knete vom Staat. Ne? Und also so kann man Dinge drehen. Ja? So kann man auch bestimmte Momente von Wertkritik drehen. Ja? Und das, denke ich, was Roswitha da angesprochen hat, ist deswegen ganz wichtig, dass so eine verballhornte, verkürzte, wie, was für Ausdrücke wir immer dafür haben, Barfuß-Wertkritik oder Billig-Wertkritik, das kann immer leicht so gedreht werden. Ja? Und davor sind wir auch nicht gefeit, dass unsere Sachen uns sozusagen im Mund rumgedreht werden. Ne? Also insofern ist das eine eigene Auseinandersetzungsebene. Und ja, mit der Rezeption, also ich weiß nicht so recht, was jetzt zum Beispiel diesen Krisenbegriff oder die Krisenempfindung angeht. Ich habe eher mehrfach so die Erfahrung gemacht, dass sozusagen in unterschiedlichsten Kontexten, ob das jetzt Leute, die mal in unserem Umfeld waren oder noch sind oder die ich kenne oder sogar bei Einladungen, ich war ja bei diesen Schweizer Versicherungsmanagern mal eingeladen, nicht, zu der ganzen Krisengeschichte zu reden. Und ich habe fast den Eindruck, solange das Ganze noch als Spielwiese empfunden werden konnte, ja, solange das irgendwie, ich war so eine Art Gaukler, der hat sie da auf eine Achterbahn gesetzt und da und geil, ja, und in dem Maße, wie jetzt Leute merken, das ist ja wirklich so, das ist ja ernst, ja, das ist ja gar kein Spiel, ja, ist dann eigentlich eher noch eine zusätzliche Sperre, ja. Da will man da gar nichts mehr davon wissen, ne? Da kommen plötzlich die Leute, die noch das so runter nacherzählt haben mit der inneren Schranke und der Krise, die entdecken auf einmal ja vielleicht doch China oder das und jenes, irgendwo muss es herkommen, weil in dem Maße, wie das panikgetrieben ist, ja, wird auch dann sozusagen leicht eine schon mal erkannte, aufgenommene Reflexion wieder weggeschmissen. Ne? Also so kann sich das auch drehen. Also Frank, jetzt muss ich dann doch einmal was zu den Funktionseliten. Naja, ich meine, es gibt ja zum Beispiel so dieses Projekt Solidarische Moderne, ne? Und es gibt da natürlich irgendwo schon auch so Kongressintellektuelle sozusagen, so nenne ich das. Die waren dann zum Beispiel bei diesem ums ganze Kongress der Postoperaismus Wertkritik, ne? Und irgendwie, da werden dann nämlich schon irgendwie auch so Versatzstücke dann natürlich adaptiert und mitgeschleift. Und dann hast du das auf einmal bei der Y, die SPD. Tut mir leid. Verstehst, ich sage dir, so kommt es. Ich habe es noch nicht gesehen, aber es kommt. Ja, meine Fragen, also ich hatte noch ein paar Fragen, aber die haben sich eigentlich erledigt durch den Kontext, in dem die jetzt schon hier besprochen wurden. Sonst gibt es niemanden, der noch irgendeine Frage hat? Wenn nicht, dann möchte ich mich jetzt bei allen Anwesenden hier bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und dann bis morgen. Okay.